die einzige Spezies, die das Gleichgewicht des großen Ganzen massiv stört. Die Erde muss viel Kraft aufwenden, um dieses Ungleichgewicht wieder zu korrigieren. Deswegen denke darüber nach, ob wirklich die Intelligenz es sein soll, die darüber entscheidet,